Ich will die Welt. Mehr Respekt. Ich will direkt. Das ist unser Style. Ich will direkt. Das ist unser Style. Scheißer dieser Welt, kommt euch ladig ein, eure Finger in den Fleischwolf zu stecken. Wer solche Rezensionen schreibt, kann ruhig verrecken. Sie stecken ihren Rüssel in meine Musik. Ich geb doch nur zurück, was ich vom Leben krieg. Ich flieg auf Rhetorik, Texte scharf wie ein Fallball. Du wirst da nichts ändern, denn das ist unser Style. Das ist unser Style. Gehst, dann erntest du Applaus. Ich will direkt. Wenn du unsere Mucke nicht verstehst, dann halte dich daraus. Mehr Respekt. Style. This is unser Style. unser Style. Widerliche Wichte wählen widerliche Worte. Das sind Kandidaten für eine virtuelle Torte. Ins Gesicht wie Ignoranz gepaart mit Ahnungslosigkeit. Für einen Streit hab ich Zeit, also seid bereit. Ich will doch gar nicht, dass du meine Mucke liebst. Ich will nur, dass du deinen Arsch von meiner Seite schiebst. Du gibst mir deine Meinung, doch ich scheiß drauf, weil du wirst daran nichts ändern, denn das ist unser Style. Das ist unser Style. Das ist unser Style.